Ich habe dieses Licht schon lange gesehen. Geld verdienen und die ganze Zeit versuchen. Genau in diesem Licht nicht stehen, in diesem grellen Raum nicht. Der Club und diese ganze Angeberei. Und du versteckst dich nur dahinter. Aber es ist Schicksal. Verstehst du, was ich sage? Dieses Leben, dieses Spiel, wenn keine Liebe drinsteckt, gibt es alles nicht zurück. We've been rolling like thunder, ain't been no other, got my back the way you do, babe. And every day it gets stronger, the way that I want you, I can push it away. We've been rolling like thunder, ain't been no other, got my back the way you do. Every day it gets stronger.